Der Gedanke, der nicht Tat wird, vergiftet die Seele. Leben mit der Todsünde der Auswahl und Verwerfung, sterben zu Teilen ungenutzt. Die Rettung ihrer unsterblichen Seele ist, was mir am Herzen liegt, Madame, bei jedem Anschlag auf ihren leider verweslichen Körper. Sie werden ihn leichter verlassen, wenn er ganz gebraucht wird. Der Himmel geizt mit der Materie und die Hölle ist genau. Sie straft die Trägheit und die Unterlassung. Ihre ewige Folter hält sich an die vernachlässigten Partien. Der tiefste Höllensturz ist aus der Unschuld.